Jetzt kommt Werbung. Kann man die 7 Weltwunder besichtigen? Wie funktioniert das Klo auf der Raumstation ISS? Was ist das Lieblingsfutter von Pottwalen? Finde es heraus. Antworten auf neugierige Fragen findest du in den Was-ist-was-Büchern. Sachwissen spannend verpackt und immer mit einer Extraportion Spaß. Was ist was findest du auf www.tesloff.com oder überall, wo es Bücher gibt. Das war Werbung. Nun geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß!